Die neuen Taschenfabriken wurden in der Stadt Hamhung, Bezirk Südhamgyong, und in der Stadt Haesan, Bezirk Ryanggang der D-Werker errichtet. Durch den Bau dieser Fabriken kann man den Kindern und der Bevölkerung die schönen und qualitätsgerechten Schultaschen und Taschen in größeren Mengen zur Verfügung stellen. In den betreffenden Einheiten gab es die Einweihungsfeiern.